So wird ein hoffentlich gewaltiger Wirtschaftsaufschwung zu dem bisherigen hinzukommen. Aber merke sich, dass jeder, der daran beteiligt wird, nicht für Einzelne, nicht für wenige, für alle, für das deutsche Volk. Aber meine lieben Volksgenossen, das kann nur sein, wenn ihr alle mithelft. Das kann nur sein, wenn auch ihr, jeder Einzelne von euch, mit alten Vorstellungen bricht, wenn ihr endlich diese alte, aus Jahrhunderten überkommene, ewige Scheu vor dem Neuen beseitigt. Es müssen nicht immer ausländische Stoffe sein. Es werden die neuen deutschen Stoffe ja wohl aus Holz gefertigt, genau anständig sein. Es ist ja schon einmal bewiesen, dass nun einmal am Anfang immer die Bevölkerung eine gewisse Scheu und Angst vor dem neuen Dingen hat. Das ist auch bei unseren Vorfahren so gewesen, als sie einmal keine Kartoffel pflanzen wollte. Es hat aber damals schon einen Nationalsozialisten auf dem preußischen Thron gegeben, der dem preußischen Volk beibrachte, diese Frucht zu pflanzen, und heute freut sich drüber. Wenn ich mich auch sonst nicht mit diesem großen Mann vergleichen möchte, aber darin die Willenskraft zu haben, dem deutschen Volke beizubringen, stolz auf seine eigenen Erzeugnisse zu sein, die habe ich, das verspreche ich. Seid stolz auf eure Erzeugnisse. Seid stolz darauf, was deutsches Hirn und deutsche Faust geschaffen hat. Das adet euch, nicht das ewige Nachlaufen nach dem Auslande. Im eigenen kräftig sein, in der eigenen Nation stark stehen, das soll unsere Parole sein. Und darum sage ich noch einmal, Anspannung aller Kräfte.